Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft mit folgendem Thema. Zahlt mit gleicher Münze heim, gebt doppelt zurück. Christliche Zionisten in den USA. Eine Sendung von Hans-Jörg Schulz. The first night to honor Israel was born 25 years ago, and tonight here we are in Washington, D.C., doing something no one could have ever dreamed possible. Jerusalem, um Zions Willen. Das rührselige Gospellied trifft den Nerv des Publikums. Im Hotel Hilton in Washington, D.C. versammeln sich 3.500 christliche Zionisten aus allen 50 Staaten der USA, von Texas bis Alaska. Die evangelischen Protestanten zelebrieren gemeinsam ihre Liebe zu Israel, der Wiege des christlichen Glaubens. Das Ereignis wird von christlichen Fernsehsendern auf der ganzen Welt übertragen. Zur Zusammenkunft aufgerufen hat die Organisation Christians United for Israel, Vereinigte Christen für Israel. Die Dachorganisation wurde vergangenen Februar in San Antonio, Texas, gegründet. Dort wirkt der Tele-Evangelist John Hagee, ein christlicher Zionist der ersten Stunde. Er organisierte vor 25 Jahren das erste christliche Solidaritätsfest für Israel, A Night to Honor Israel. Heute wird die Nacht jährlich in den ganzen USA begangen. In Washington, D.C. bläst er zum pro-israelischen Lobbying-Angriff auf den Kongress. We are not in Washington to sing Amazing Grace on the Mall and get sunburned again. We are going to invade Capitol Hill tomorrow and meet our congressmen and meet our senators face to face and speak up for the state of Israel. John Hagee brachte 400 evangelikale Führer an einen Tisch, ungeachtet der theologischen Scharmützel, die diese Gruppen fundamentalistischer Prägung untereinander ausüben. An diesem Abend sind sie da, Jerry Falwell, Gary Bauer, die Prominenz der christlichen Rechten. Und auch die Politik hat sich eingefunden, hier Senator Sam Brownback, der von christlich-konservativen als Präsidentschaftskandidat gehandelt wird. Any sovereign state. I want to make this point because this applies to every sovereign state around the world, has the right to defend itself from unprovoked terrorist attacks against its citizens. Every state has the right to do that. Jeder souveräne Staat hat das Recht, sich gegen terroristische Attacken zu verteidigen, sagt der Senator aus Kansas. Aber auch die Demokraten markieren Präsenz in Form des Kongressabgeordneten Elliot Engler. In the Congress. We have strong bipartisan support for Israel, because support for Israel is not a democratic tradition or a Republican tradition. Support for Israel is an American tradition. Die Unterstützung von Israel ist überparteilich, sagt Engler, denn dies sei nicht eine demokratische oder republikanische Tradition, sondern eine amerikanische Tradition. We will stand with Israel and we will defend them for their right to defend themselves. No holds barred. Israel has a right to defend herself. Baruch Hashem. God bless America and God bless Israel. Am Morgen danach, nach dem Fest für Israel, suchen die 3.500 christlichen Zionisten die Büros ihrer Kongressabgeordneten in Washington, D.C. auf. Mit einer Liste von ausgedeutschten Botschaften in den Händen, die sie überbringen sollen. Israel soll seine Antiterroraktionen im Libanon und im Gazastreifen so lange weiterführen, bis der Job gemacht sei. Die Vereinigten Staaten sollen Israel nie wieder dazu zwingen, Land aufzugeben. Der Fluss von Unterstützungsgeldern zugunsten der Palästinenser soll blockiert bleiben. So lauten die christlich-zionistischen Anweisungen von oben. Derweil bitten die Führer der Christians United for Israel zur Medienkonferenz ins Kapitol. Pastor John Hagee gibt Auskunft, die Aktion gegründet hat, weil es Stimmen in der Regierung gäbe, die Israel zurückbinden wollten im Kampf gegen den Terrorismus. Because at this very time there are voices in our government that are asking Israel to restrain its response to terrorism. We want to tell our Congress not to restrain Israel in any way in responding to the terrorist. I assure you that if Washington D.C. were being blasted with rockets, everyone in the Congress would be screaming for retaliation. So we're saying leave Israel alone until they have militarily addressed the problem. Er sei gegen jede Zurückbindung Israels. Wenn Washington mit Raketen angegriffen würde, dann würde auch niemand von Zurückhaltung reden. Israel müsse die Zeit gegeben werden, das Problem militärisch zu lösen. Für das Leiden der Bevölkerung im Libanon und in Gaza hat John Hagee kein offenes Ohr. Ein Waffenstillstand ist für ihn ausgeschlossen, da die Hisbollah noch nicht vom Libanon entfernt seien. Before there can be peace for Lebanon. Die Hisbollah sei ein politisches Geschwür in der Seele des Libanon, das man entfernen müsse, bevor es Frieden geben könne. Für viele fundamentalistische Christen in den USA ist die Gründung des Staates Israel ein Ereignis von immenser Tragweite. Sie glauben, dass damit die Endphase der Weltgeschichte, wie wir sie kennen, angebrochen ist. In der Rückgabe des Heiligen Landes an die Juden sehen sie die Erfüllung von biblischen Prophezeiungen aus dem Alten und Neuen Testament. In Israel wird der Showdown zum Weltuntergang stattfinden, wie er in der Johannes-Offenbarung prophezeit wird. Das Böse zeigt sein Gesicht, Kriege werden ausbrechen, der Antichrist wird auf die Erde kommen und einen falschen Frieden stiften, worauf die Welt in eine noch größere Katastrophe versinkt. This week at war. Großoffensive auf die Hisbollah im Libanon. Israelische Truppen überrollen einen UN-Beobachtungsposten und dringen in den Süden des Landes ein, während Bomben über Beirut fallen und aus dem Land flieht, wer kann. Präsident George W. Bush betont Israels Recht auf Selbstverteidigung. It's this provocation of Hezbollah that has created this crisis. Wie groß ist der Einfluss von christlich-konservativen auf die Außenpolitik Washingtons? Und wie eng arbeiten die christlichen Zionisten mit den jüdischen Organisationen zusammen? John Green ist Professor für Politologie in Akron, Ohio. Er ist der ausgewiesenste Spezialist für Religion in der amerikanischen Politik. I doubt if these Christian Zionist organizations have much influence on the details of American policy with regard to Israel. Der Einfluss ist sehr real, aber darf auch nicht überschätzt werden. Viele Amerikaner, Republikaner inbegriffen, haben Israel aus anderen Gründen unterstützt, lange bevor die christlichen Zionisten an Einfluss gewonnen haben. Ich bezweifle, dass sie die Details der amerikanischen Israel-Politik beeinflussen können. Aber sie üben einen allgemeinen Druck aus auf die Regierung und George W. Bush hört auf sie, weil sie eine starke Wahlkraft haben. The strong American support for Israel, they are a significant factor. Für die Unterstützung Israels gibt es in den USA einen breiten Konsens, der über den Wirkungskreis einer spezifischen Ideologie hinausgeht. Natürlich sieht man in Washington in Israel auch einen entscheidenden Alliierten im Krieg gegen den Terrorismus. In den USA gibt es viel Verständnis für die Hardliner-Haltung gegenüber Terroristen. Die pro-israelische Haltung, sagt John Green, ist in den USA durchaus Mainstream. There are a number of reasons for it. We've already discussed some of the religious reasons that lead evangelicals to support Israel. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Sicher einmal die religiösen Gründe, über die wir sprechen. Aber auch viele andere Amerikaner bewundern Israel für etwas ganz anderes. Sie bewundern es als westliches Land im Nahen Osten, als demokratisches, marktwirtschaftliches Land. Ob das wahr ist oder nicht, sei anheimgestellt. Die Amerikaner sehen es so. Auch sehen sie Israel als mutigen Unterhund, der gegen viele Feinde kämpfen musste. Doch der christlich-zionistische Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Rund ein Viertel der wachsenden Bevölkerung in der USA ist evangelikal geprägt. Das sind rund 53 Millionen Menschen. Davon, sagt John Green, glaubt etwa drei Viertel, dass dem Staat Israel in der biblischen Heilsgeschichte eine besondere Rolle zukommt. Auf der Agenda der christlich-konservativen standen bis vor kurzem vor allem innenpolitische Themen wie Abtreibung, Homosexualität und religiöse Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum im Vordergrund. Many evangelicals were opposed to communism, for instance, and with the creation of the State of Israel. Es gab ein bisschen Interesse an Außenpolitik, da ein Teil der Bewegung antikommunistisch war. Israel war auch ein Thema, das mobilisierte. Aber in den letzten Jahren hat sich das Interesse für Außenpolitik verstärkt. Einerseits wegen der Krise im Nahen Osten, aber auch wegen des Kriegs gegen den Terrorismus und des Kriegs gegen den Irak. Und so braucht die christliche Rechte heute ihre üppigen Ressourcen, um die US-Außenpolitik zu beeinflussen. Mit welchem Erfolg ist unklar. Christliche Zionisten wie John Hagee reden von Frustration, wenn es um die Außenpolitik der Bush-Administration geht. Sie sehen einen Mangel an Solidarität mit Israel. So gilt zum Beispiel Bushs Roadmap zum Frieden als Verrat. In einem Rückzug der Siedler aus dem Gazastreifen sehen die christlichen Zionisten eine existenzielle Bedrohung Israels. Überhaupt kommt für sie eine Zwei-Staaten-Lösung nicht in Frage. Der Hauptgrund, weshalb die Dachorganisation Christians United for Israel gegründet wurde, ist, um sicherzustellen, dass der Kongress weiterhin auf pro-israelischem Kurs bleibt und zusieht, dass die Regierung nicht in eine Vermittlerrolle gerät. Außerdem sind in den USA vermehrt kritische Stimmen gegenüber der pro-israelischen Haltung in Washington zu vernehmen, wie John Green bestätigt. The criticisms of Americans position towards Israel come from three different sources. Die Kritik an Amerikas Haltung gegenüber Israel kommt aus drei verschiedenen Quellen. Erstens von Akademikern und außenpolitischen Experten, die um die Rolle der USA in der Weltpolitik besorgt sind. Zweitens empfinden gemäßigte Protestanten und liberale Katholiken immer weniger Sympathie für Israels Umgang mit den Palästinensern. Und schließlich haben sich die amerikanischen Geschäftsinteressen im Nahen Osten vermehrt und die Geschäftsleute fürchten um die Stabilität der Region. Und deshalb sind sie skeptischer geworden, was die Beziehung zwischen den USA und Israel betrifft. Die wachsende Kritik an Israel, auch in den USA, politisiert nicht nur die christlichen Zionisten. Auch jüdische Amerikaner fühlen sich bedroht von dem weltweiten Unverständnis für die israelische Position im Konflikt mit den Palästinensern. Ein Unverständnis, das jüdische Kommentatoren oft mit einem latenten Wiederaufleben des Antisemitismus gleichsetzen. Dies führt dazu, dass die Akzeptanz von Evangelikalen in jüdischen Kreisen gestiegen ist, meint der Politologe John Green. Viele amerikanische Juden und Evangelisten haben eine Allianz gebildet zur Unterstützung von Israel. Die Kooperation von Juden in der Organisation Christians United for Israel spricht für diese Annäherung. Gleichzeitig ermöglicht die Kooperation, gewisse Spannungen zwischen Juden und Evangelisten abzubauen. Overcome some of the tensions between the Jewish and evangelical communities on other issues. Nur knapp 2% der US-Bevölkerung ist jüdisch, aber keine Schicht ist politisch so aktiv und so gut organisiert. Bei einer Umfrage nannten Kongressabgeordnete das American Israel Public Affairs Committee als zweiteinflussreichste Lobbying-Organisation in Washington. Eine Allianz zwischen jüdischen und evangelikalen Pressure Groups hätte also eine große politische Schlagkraft. Allerdings gilt es, entscheidende politische Differenzen zu überwinden. Die jüdische Bevölkerung wählt traditionell liberal, während die Evangelikalen stramm rechts stehen. The relationship between evangelical Christians and the American Jewish community has always been a complicated one. Die Beziehung zwischen jüdischen und evangelikalen Amerikanern war schon immer kompliziert. Einerseits stimmen sie in manchen innenpolitischen Themen nicht überein. Auch pflegen sie einen ganz anderen politischen Stil. Und viele Evangelikale wollen die Juden konvertieren, was diese gar nicht schätzen. Aber in einem Punkt ist man sich einig, in der Unterstützung Israels aus verschiedenen Gründen. Die Juden, weil sie sowieso eine natürliche Zuneigung zu Israel haben, die Evangelikalen aus biblischen Gründen. Now it's for somewhat different reasons Jews have their particular fondness for Israel, of course, and evangelicals have these strong religious reasons for supporting Israel. Gerade auf lokaler Ebene sorgt die evangelikale Unterstützung Israels für Verwirrung, wie John Green sagt. I often receive phone calls from rabbis. Ich erhalte oft Telefonanrufe von Rabbis von verschiedenen Synagogen in den Vereinigten Staaten, die mir viele Fragen über die Evangelikalen stellen, gerade weil es große Spannungen gibt zwischen den Gruppen, außer was Israel anbelangt. Und das macht die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene schwierig. Doch an der Oberfläche und angesichts der aktuellen politischen Situation im Nahen Osten wird Einigkeit demonstriert. Eine Sprecherin der Lobbying-Organisation American Israel Public Affairs Committee sagt, man begrüße die Gründung der Christians United for Israel, aber pflege eine eigenständige Politik. Sogar die Organisation Union for Reform Judaism, eine der liberalsten jüdischen Gruppen, sanktioniert die christlich-zionistischen Ambitionen. Und das, obwohl die Organisation für eine Zwei-Staaten-Lösung eintritt und den christlichen Zionismus früher als Konvertierungsideologie verurteilte. Die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten macht einen Schulterschluss. Kritische Stimmen sind in den Mainstream-Medien kaum zu hören. Monday, Israel pounds Lebanon with airstrikes and artillery barrages as Hezbollah continues to fire rockets into northern Israel. Tuesday in Iraq, one of the worst attacks on civilians this year as violence reaches a new high. Die Israel-Lobby, so heißt ein Aufsatz der Politologen John Mearsheimer und Stephen Walt, der großes Aufsehen erregte. Der Aufsatz wurde in England im London Review of Books publiziert. Die Politologen dröseln das Netz von pro-israelischen Organisationen in den USA auseinander und hinterfragen die Ausnahmestellung, die Israel in der US-Außenpolitik einnimmt. Die Vasallentreue der Großmacht schade letztlich den Interessen der Vereinigten Staaten im Krieg gegen den Terrorismus. Die Reaktion auf den Aufsatz war überwältigend, wie John Mearsheimer sagt. Die meisten Reaktionen waren negativ. Man betonte, dass unser Aufsatz antisemitisch sei. Mit der Zeit wurde die Berichterstattung ausgewogener. Schließlich sind wir nicht antisemitisch und auch unser Aufsatz nicht. Wir sagen nur, was offensichtlich ist, dass die US-Außenpolitik im Nahen Osten größtenteils durch die Israel-Lobby bestimmt wird. Eine hinterfragende Haltung diesbezüglich, sagt John Mearsheimer, sei in den USA tabuisiert. In den Mainstream-Medien ist es fast unmöglich, die Politik Israels zu kritisieren oder die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Denkt John Mearsheimer, dass die Interessen der Israel-Lobby sich in der derzeitigen Haltung der USA in der Libanon-Krise reflektieren? Da gibt es keine Frage. Die Zeitungen sind voll mit Geschichten, wie sehr die pro-israelischen Kräfte daran arbeiten, den Kongress und die Bush-Administration zu beeinflussen. Außerdem gibt es viele Exponenten in der Bush-Administration, die bekennende Mitglieder dieser Organisationen sind. Wenn man beobachtet, wie mutmaßliche Präsidentschaftskandidaten für 2008 sich positionieren, wie Hillary Clinton, John McCain oder Newt Gingrich, dann sieht man, wie weit sie gehen, um ihren guten Willen gegenüber Israel zu beweisen, damit sie die Stimmen von jüdischen Wählern und Wählerinnen erhalten und diejenigen der christlichen Zionisten. In den letzten Jahren sei der Einfluss der christlichen Zionisten in Washington D.C. gestiegen. Heute seien die bibelstarken Kräfte ein entscheidender Faktor in den außenpolitischen Entscheidungen der USA. Der Auftritt der christlichen Zionisten in Washington werde allerdings kaum zu einer noch größeren Polarisierung der USA mit dem Rest der Welt führen, meint John Mearsheimer abschließend. Es ist fast unmöglich, dass eine noch größere Polarisierung stattfindet. Die Organisation der Christians United for Israel ist lediglich die Spitze des Eisberges. Die Lobby ist bereits so stark, dass ein weiteres Element keinen großen Einfluss hat. Wir befinden uns effektiv am höchsten Punkt der Kurve. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie: Zahlt mit gleicher Münze heim, gebt doppelt zurück. Christliche Zionisten in den USA, eine Sendung von Hans-Jörg Schulz. Die Redaktion hatte Hartmut Kriege.